Ja, das war harter Tobak, glaube ich, für viele von uns. Wenn man jetzt beispielsweise dein Buch noch nicht gelesen hat und selbst wenn man es gelesen hat, ist es doch schwierig, mit diesen Thesen zurechtzukommen, nachdem man als Linker, weil man es jetzt jahrzehntelang gewohnt, dass man sozusagen gegen hegemoniale Mächte anstinkt und für die Zärtlichkeit der Völker eintritt. Und vieles in der linken Sprache ist ja schon so ein bisschen verdächtig. Und ich glaube, da hast du den Finger schon in die richtige Wunde gelegt. Aber möglicherweise gibt es jede Menge Verständnisfragen. Ja. Um die würden wir gerne bitten. Ja. Also keine Verständnisfrage. Sie hatten ja zum Beispiel erwähnt, dass in den internationalen Beziehungen das Gewaltmittel ausgefällt wird. Zum Beispiel, das ist ja ich muss ein bisschen ausholen. Wenn man sich so mit Leuten unterhält, dann können die es in der Regel nicht verstehen, warum man die UN als parteiisch bezeichnet. Die wird als fairer Vermittler oder als neutrales Wesen eigentlich angesehen. Das ist ja zum Beispiel auch so, wie der einzelne Bürger den Staat versteht. Das Gewaltverhältnis wird ja auch im Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern irgendwo ausgeblendet. Der Staat wird ja immer als was Epidemisches verstanden irgendwie. Und wenn es doch zu Gewalt kommt, dann gilt es als Ausnahmezustand, der auch wieder auf irgendeine Störung beruht. Also ist zum Beispiel diese Ausblendung der Gewalt, kann man ja auch ansehen als Projektion des falschen Staatsverständnisses auf die internationalen Beziehungen. Ja. Oder eine andere Parallele wäre, was Sie auch angemerkt haben, dass Israel als Antistaat letztendlich fungiert, also als der Jude unter den Staaten und der ja auch sozusagen unter den Staaten eine Einheit herzustellen. Das ist ja auch wieder eine Parallele zum individuellen Juden, der innerhalb der Volksgruppe eine Einheit erzeugen soll. Also inwieweit kann man dieses falsche Staatsverständnis dieses falsche Verständnis vom Verhältnis zwischen den Staaten, auch ein falsches Verständnis zwischen dem Staat und den Bürgern. Verstehe. Ja, ich denke, da muss man, da gibt es doch Unterschiede, nicht? Wie das Verhältnis zwischen den Bürgern innerhalb des Staates jeweils gesehen wird. Ja, es gibt natürlich diese juristische Ideologie, dass das kein Gewaltverhältnis wäre, nicht? Dass sozusagen im Rechtsstaat dass der Rechtsstaat gewissermaßen die Gewalt nur im Ausnahmezustand kennen würde und dass man hier auch bereits die Gewalt verdrängt, nicht? Dass man verdrängt, dass das Recht eben gedeckt werden muss, garantiert werden muss von einem Souverän und dass nur der Souverän sozusagen Recht setzen kann in diesem Sinn. Das stimmt natürlich, dass es, und insbesondere da wiederum gibt es solche Vorstellungen, haben sich solche Vorstellungen im Liberalismus im 19. Jahrhundert ausgeprägt und im frühen 20. Jahrhundert. Und das war natürlich auch schon im höchsten Maße ideologisch alles gedacht, nicht? Das war eine Verklärung sozusagen, eine liberalistische Verklärung des Nationalstaats, des Rechtsstaats, und wurde von vielen Staatstheoretikern, also von einigen jedenfalls so formuliert und von einigen Bürgern auch so begriffen, nicht? Also das waren ja auch die ganzen Illusionen, die man hatte vom Staat innerhalb des liberalen Bürgertums, nicht, dass man die Gewalt einfach überhaupt loswerden würde, dass der Staat sich sozusagen dass der Staat sich zurückziehen könnte, dass er absterben würde, weil die Bürger so durch das Recht so erzogen werden, so friedlich werden, dass sie die staatliche Gewalt gar nicht mehr nötig haben, um sich korrekt zu verhalten. Das gab es natürlich, aber andererseits ist ja, deshalb spreche ich auch immer vom westlichen Begriff der Souveränität und beziehe mich dabei auf die frühesten Konzeptionen, die am weitesten entfernt sind von diesen liberalistischen Illusionen, nämlich Hobbes zum Beispiel, der darüber niemals sozusagen sich etwas vorgemacht hat und niemandem etwas vormachen wollte, dass eben das Gewaltmonopol des Leviathans überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass die Individuen einander nicht verschlingen, wie er sagt, nicht? Natürlich, bei Hobbes ist das Kapitalverhältnis anthropologisiert, wenn er sagt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, nicht? Dann tut er nichts anderes, als die Ausbeutungsverhältnisse in ein Naturverhältnis hinein fantasieren. Das ist alles klar, aber vorausgesetzt sozusagen, dass der Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft, in kapitalisierten Verhältnissen tatsächlich dem Menschen ein Wolf ist, ne? Was ja gerade die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals gezeigt hat, indem überhaupt erst die Rahmenbedingungen für kapitalistische Produktion mit äußerst gewaltsamen Mitteln geschaffen wurden. Das vorausgesetzt, lässt Hobbes eben keinen Zweifel darüber, dass es das Gewaltmonopol dann bedarf, um den Krieg aller gegen alle zu verhindern. Und diese Illusionslosigkeit, die ist verloren gegangen in der Entwicklung der bürgerlichen Ideologie, die man bei Hobbes noch hat, die man aber auch noch bei Montesquieu hat, ne? Der dann im Gegensatz zu Hobbes die Gewaltenteilung formuliert und forciert in seiner Theorie, oder bei John Locke, da hat man noch deutlich, da ist man noch weit entfernt von solchen Illusionen. Und auch bei Kant ist das noch zu erkennen, der die wahren Gewaltverhältnisse kennt innerhalb des Staats, und auch bei Hegel in der Rechtsphilosophie ist das ganz deutlich, ne? Und wie gesagt, bei Hegel ist es dann eben auch noch einmal klargelegt, dass zwar innerhalb des Staats, dass sozusagen die Gewaltverhältnisse innerhalb des Staats ganz andere sind wie die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten. Weil eben innerhalb des Staats die Gewalt monopolisiert wird, natürlich wird damit die Gewalt nicht beseitigt, aber sie wird monopolisiert. Und gerade diese Monopolisierung ist in den internationalen Beziehungen nicht möglich. Und auf diese Differenz wollte ich aufmerksam machen, nicht? Aber es wird so getan, als ob sie möglich wäre. Und am besten kann man so tun, als ob sie möglich wäre, diese Monopolisierung der Gewalt, indem man die Gewaltfrage überhaupt vernachlässigt, ne? Sie nicht zur Sprache bringt und sich da etwas vormacht. Gut. Zur Forderung nach einer Welt ohne Atomwaffen. Reicht es, diese Forderung ideologiekritisch auseinanderzunehmen, als auf die Untergrabung des Souveräns hin ausgerichtet, der Souveränität hin ausgerichtet? Oder muss man nicht auch sehen, dass es andere Zugänge zu dieser Forderung geben kann, nämlich die berechtigte Furcht, dass zum Beispiel islamistische Terrorbanden in ihren Besitz gelangen und es deswegen vielleicht doch notwendig ist, etwas in diese Richtung zu tun, bevor das Kapitalverhältnis im globalen Maßstab aufgehoben ist. Ja, aber die Frage ist, wie will man das tun? Das ist die Frage. Ernsthaft. Also ich wüsste nicht, wie man das... Wie man das sozusagen vorantreiben könnte, die Atomwaffen abzuschaffen in einer Welt, die eben so konstituiert ist, dass die Staaten im Zustand des Krieges letztlich zueinander sich befinden, nicht? Und in einer Welt, in der das Wissen und das Material allgemein zugänglich ist zum Bau solcher Massenvernichtungswaffen. Also ich habe jetzt auch nicht die Antwort. Ja, ja. Aber nur weil du und ich und wahrscheinlich niemand im Saal mehr die Antwort geben kann, wie das geht, kann man ja kaum sagen, also lassen wir es. Nein. Notwendig daran zu arbeiten, müssen wir. Ja. Aber was heißt daran arbeiten, nicht? Wer ist das politische Subjekt, das so etwas verwirklichen könnte, eine atomwaffenfreie Welt? Das wäre letztlich, also, ich wüsste nicht, wie das überhaupt gehen könnte, nicht? Es, so, das ist sozusagen auf einer ganz anderen Ebene und nicht vergleichbar, aber das ist sozusagen wie die internationale Weltfinanzordnung, die nicht verwirklicht werden kann. Es ist sozusagen unmöglich, unter den Voraussetzungen des Kapitalverhältnisses die Atomkriegsgefahr wirklich zu beseitigen. Das würde ich schon so formulieren. Und das soll ja letztlich, indem man sich das klar macht, soll man ja sich auch darüber Klarheit verschaffen, darüber Klarheit bekommen, dass letztlich die Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika, so sinnvoll sie sein kann, um das Schlimmste zu verhindern in bestimmten Konstellationen, dass die letztlich sozusagen, dass auf die kein Verlass sein kann, nicht? Dass die, auf die überhaupt kein Verlass sein kann. Sondern Verlass wäre nur darauf, dass die Ausbeutungsverhältnisse endlich abgeschafft werden, nicht? Die das feindliche Verhältnis der Staaten zueinander benötigen. Insofern Konsens, aber es würde doch heißen, dass man diese Forderung, dass sie auftaucht, nicht von vornherein in jedem Fall nur subsumieren kann unter Ideologie zur Untergrabung der Souveränität. Nein. Und sie kann auch aus anderen Motiven gespeist sein. Ja, natürlich. Dahinter steckt sehr oft eben das wirklich zwingende Motiv, das davon ausgeht, dass tatsächlich diese Katastrophe jederzeit möglich sein kann. Nicht? Also man muss ja die atomwaffenfreie Welt fordern. Ja? Man darf sich dabei nur nicht über die Welt, so wie sie konstituiert ist, etwas vormachen und sich selbst belügen. Ja? Okay. Aber das ist keine Frage. Und man muss auch dafür sein, im Rahmen sozusagen, im Rahmen der jetzt existierenden Verhältnisse die größtmögliche Kontrolle zu schaffen, ne, über dieses Wissen und das Material. Das ist keine Frage. Ne. Nur hervorzutreten mit dieser Forderung oder mit diesem Wunsch atomwaffenfreie Welt und einfach so zu tun, als müsste man die Welt nicht prinzipiell ändern, ja, als müsste nicht sozusagen eine grundlegende Wandlung der Gesellschaft stattfinden und also als wäre es möglich, sozusagen im Rahmen des Bestehenden einfach die Atomwaffen abzuschaffen. Das erscheint mir, also da beginnt sozusagen diese Unaufrichtigkeit. Wenn ich das jetzt mal, und das ist jetzt wahrscheinlich sehr plump oder so formuliert, aber wenn ich es mal zusammenfasse, verläuft das Argument ja ungefähr so, bestimmte Leute reden zumindest von so einem Weltsouverän. Es gibt ihn aber eigentlich nicht, deswegen muss man mal fragen, worum es da eigentlich geht, worüber die eigentlich reden. Und ist klar, es geht darum, den Juden oder den Staaten irgendwie, auszulöschen letztlich wieder. Jetzt frage ich mich aber, im Grunde wird der Weltsouverän wird praktisch aus dem Negativen raus projiziert, auch letztlich auf Israel. Und da wird er letztlich verwirklicht in Schrankenweisung dieses, Israel. Jetzt frage ich mich aber, und das ist auch schon ein bisschen angeklungen, als die Rede war von den Rackets, es gibt ja schon irgendwie eine positiv formulierte Bestimmung dessen, was zum Beispiel Pech oder letztlich Habermas oder wer auch immer das ist, sich vorstellen unter dieser Regierung, unter dieser Weltregierung oder unter diesem, ich meine, die stellen sich ja auch allerhand davor, wie der Staat irgendwie mit seinen Bürgern irgendwie lieb und richtig und rechtschaffen und moralisch umgehen soll, aber die stellen sich doch auch irgendwas vor über diese Weltregierung. Ja. Also das ist ja nicht nur, dass sie praktisch sprachlos sind und davon immer nur reden, aber genau wissen, dass es leer ist. Also da, so, das würde mich mal interessieren. Was Sie sich vorstellen. Wie das gekennt, also wie man sich das vorzustellen hat, was Sie sich da vorstellen. Also was Sie sich da vorstellen. Naja, ich habe das nur angedeutet, nicht? Also wenn Habermas sagt, auch Nationalstaaten können lernen, dann stellt er sich das auch so vor, denke ich, nicht? Also die Nationalstaaten sind die Bürger in diesem Weltstaat, in dieser Weltinnenpolitik, und die lernen. Die lernen, dass man Konflikte nicht gewaltsam austragen soll, sondern eben friedlich durch herrschaftsfreie Kommunikation. Und da stellt sich das so als eine Sitzung vor, nicht, wo die Nationalstaaten, die was gelernt haben, miteinander diskutieren, wie sie ihre Konflikte, also ja, wie sie sozusagen sich darüber hinwegtäuschen, wer wen ausbeutet. Also so stellt er sich das, denke ich, wirklich vor. Nicht? Also deshalb auch diese Sprache, in der er spricht, diese Idolatrie des Juristischen in seiner Sprache macht es ja schon deutlich, nicht? Dass hier die ganze juristische Begrifflichkeit dient dazu, sich so etwas vorzumachen, einen herrschaftsfreien Raum sich vorzumachen. Und es ist aber eben nicht nur so, dass das gewissermaßen Hirngespinste sind, sondern tatsächlich, dass Institutionen wie der Internationale Strafgerichtshof davon geleitet werden, nicht? Aber sie stoßen natürlich, eine solche Institution stößt dann doch an Grenzen, nicht? Also das macht dann, Israel macht das dann klar, nicht? Wenn es nicht bereit ist, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und die USA machen das deutlich, dass die setzen sozusagen dieser ideologischen Produktion Grenzen und sagen, ja, bis hier aber nicht weiter. Weil da gefährdet es dann ernsthaft unsere Souveränität. Und dann kommen wieder die Ideologen Habermas und Pech und so weiter, und die wollen diese Grenzen nicht anerkennen und reden darüber hinweg, dass es solche Grenzen geben muss, und fantasieren sich da einen schönen Weltsouverän, den sie aber nie so nennen, nicht? Das ist mein Begriff. Habermas redet von Weltinnenpolitik, aber das beinhaltet ja im Grunde den Weltsouverän, nicht? Also wenn es eine Weltinnenpolitik gibt, dann ist das ja sozusagen nur die Innenseite des Weltsouveräns. Oder manche sprechen in diesem Sinn auch von Global Governance. Nicht alle, die Global Governance sagen, meinen das, aber es gibt auch eben da diese Ausprägung. Ja. Tim. Ich habe vielleicht nicht richtig verstanden. Sie haben gesagt, die Staaten befinden sich letztlich im Kriegszustand. Heißt das, materieller Kriegszustand, heißt das nur, dass sie im Gegensatz zueinander stehen. Wenn das so gemeint ist, wenn das so zu verstehen ist, ohne Metapher, dann frage ich mich, wie sollen die Menschen das aushalten? Laufen sie da weg aus ihren Staaten vielleicht und sagen, wir haben genug davon. Ja. Wie stellen sie sich das? Also jetzt, ja. Wir reden ja alle von Israel praktisch und von Palästinensern. Wie stellen sie sich das in der Praxis vor? Gemeint ist, wenn ich da davon spreche, vom Zustand des Krieges, der sozusagen zwischen den Staaten immer herrscht. So, das war auch ein Zitat von Kant, nicht? Auch Kant sagt, dass das im Prinzip, so wie Hobbes das auch festgehalten hat, dass sich die Staaten prinzipiell zueinander im Kriegszustand befinden. Das heißt aber nicht, dass ununterbrochen Krieg herrscht. Ganz im Gegenteil, nicht. Man versucht, Kriege zu vermeiden nach besten Möglichkeiten. Aber wenn die Interessen dann doch sich so, wenn die Interessenslage sich so zuspitzt, die Konflikte sich so zuspitzen zwischen den Interessen, dann bricht auch der wirkliche Krieg aus. Aber in letzter Instanz ist es ein feindliches Verhältnis zwischen den Staaten. Also das beinhaltet schon der Begriff des Staats, dass er zu einem anderen Staat in einem feindlichen Verhältnis sich befindet. Nicht? Das kann natürlich, das wird immer wieder überbrückt durch Verträge, durch Bündnisse, durch Friedensverträge und so weiter, ist keine Frage. Und ganze Epochen können friedlich verlaufen, aber es droht immer der Ausbruch des Krieges. Das ist so das Bild, das politische... Bitte? Das Bild, das Kant im ewigen Frieden eigentlich entwirft. Aber natürlich hat er die Hoffnung, drückt er auch die Hoffnung aus, dass es möglich sein sollte, dieses feindliche Verhältnis zwischen den Staaten zu beseitigen. Nur verwickelt sich da Kant in erhebliche Widersprüche, nicht? Und deshalb habe ich auch dieses Zitat gebracht, wo er eigentlich seiner eigenen Idee vom ewigen Frieden widerspricht. Weil er selber, also zum Beispiel diese Illusionen, die er selber da entwickelt, die beruhen bei ihm auf einer ganz liberalen Vorstellung von dem Fortschritt der Völker durch den Handelsgeist. Also seine Idee vom ewigen Weltfrieden, soweit er sie im Gegensatz zu der von mir zitierten Stelle formuliert, beruft sich darauf, dass der Handelsgeist von sich aus die Völker friedlicher macht. Und wenn man seine Argumentation sich da ansieht, dann stößt man darauf, dass er hier nicht mehr von Individuen spricht, von Bürgern, sondern bereits von Völkern. Nicht? Also da hat man schon dieses Denken, wie bei Habermas, Nationalstaaten sollen lernen, der Handelsgeist macht die Völker friedlicher. Und wir wissen ja, dass das nicht der Fall ist. Ne? Das heißt, der Kriegszustand zwischen den Staaten, der bleibt bestehen, weil letztlich Staaten ja immer nichts anderes sind als die politische Form von kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen. Nicht? Also solange es kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse gibt, solange gibt es staatliche Herrschaft, das ist nur die andere Seite. Und staatliche Herrschaft wiederum beinhaltet es, dass die Staaten zueinander nicht in einem prinzipiell friedlichen Verhältnis stehen, sondern feindlich zueinander stehen. Natürlich beinhaltet letztlich sozusagen, wenn man diese Verhältnisse ändern will, dann muss man auch die Ausbeutung abschaffen. Nicht? Man kann nicht die Staaten, das feindliche Verhältnis zwischen den Staaten beseitigen, man kann keinen ewigen Frieden schaffen, wenn die Ausbeutungsverhältnisse weiter bestehen. Nicht? Das wird nicht gehen. Das ist sozusagen der Inhalt auch meines Vortrags. Das wird nicht gehen. Ja. Du hattest zuerst gemacht. Dieser Punkt war eine Frage und auch auf Ihre Antwort. Manchmal ist es ja schon. Ja. Also, sicherlich will man ja irgendwie. Ist wieder gegen Atomwaffen, aber in diesen Umständen überhaupt über die Abschaffung von Atomwaffen zu sprechen, ist ja schon meiner Meinung nach Ideologie, weil. Man kann es im besten Fall noch als Utopie bezeichnen. Okay. Yeah. Ich werde es eigentlich gar nicht zum Punkt bringen jetzt, aber bin da auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil das ist ja so irgendwie, dass man da doch wieder einen Konsens herstellt mit so Leuten, die dann atomwaffenfreie Welt fordern, die aber eigentlich immer noch meinen, dass Israel seine Atomwaffen abgibt, um dann doch gleich mal überrannt werden zu können. Und es ist auch nicht so, dass irgendjemand, der von der atomwaffenfreien Welt faselt, Angst davor hat, dass Islamisten in die Hände Islamisten fallen würden. Denn müssten die ja ganz vorne mit dabei sein, wenn es gegen oder für den Irankrieg ginge. Das sind die ja nicht. Mhm. Und es ist ja, also ich glaube, das hat Adorno gesagt, manchmal reicht es schon, irgendwie die richtigen Gedanken im falschen Einverständnis zu sagen, um ihn völlig falsch zu machen. Und das ist eben der Fall mit dem Gerede von atomwaffenfreien Welt. Also das, ich, meiner Meinung nach kann man da überhaupt nicht drüber reden. Ernsthaft. Naja, man kann darüber reden und soll auch darüber reden, nur muss man zugleich dieses Einverständnis zerstören. Dieses falsche Einverständnis muss zerstört werden, nicht? Aber man muss, denke ich, auch das Wahrheitsmoment festhalten. Ne? Weil man kann über die Atomwaffen nicht einfach schweigen. Ne? Das gehört zum Zerstörungspotenzial der Verhältnisse, in der wir leben. Und man kann darüber nicht hinweggehen. Nicht? Aber man muss, da stimme ich völlig zu, man muss dieses falsche Einverständnis zerstören. Man muss klar machen, was diese Forderung beinhaltet und was sie sozusagen im Negativen jederzeit bewirken kann, was die Produktion, was die Verbreitung von Ideologie betrifft. Nicht? Also wann etwas ausgesprochen wird, nicht, wem es nützt, das muss man ständig zur Sprache bringen. Nicht? um das Wahrheitsmoment aber dann auch wieder festzuhalten. Und man kann nicht so tun, als ob es Atomwaffen nicht gäbe, nicht? Als ob es diese Gefahr nicht gäbe. Ja, die Gefahr von Atomwaffen ist ja, es gibt ja die Gefahr von Tsunamis oder so. Ja, und trotzdem ist es... das ist aber schon... die Atomwaffen, dieser atomare Holocaust, der wird auch als eine Art Armageddon, als eine Art Naturgewalt letztendlich verstanden. Und nicht etwas, das im Verhältnis zwischen Staaten dazu dient, eine bestimmte Hegemonie durchzusetzen, zum Beispiel. Und das ja auch Israel kann. Ja. Oder die USA zum Beispiel. Oder auch, ja. Auch deswegen... Aber man müsste immer zugleich, wenn man überhaupt von dieser Forderung spricht nach einer atomwaffenfreien Welt, müsste man immer zugleich auch auf die Bedrohung hinzielen, die im Augenblick davon ausgeht, dass Iran diese Atomwaffen bekommen kann. Ja. Das ist sozusagen, dieses Jungteam ist unabdingbar. Heute, nicht? In dieser Situation muss immer zugleich davon gesprochen werden. Sonst wäre die Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt tatsächlich nur ein Einverständnis mit denen, die in Wirklichkeit wollen, dass Israel entwaffnet wird. Ja? Man muss immer zugleich von der jetzigen Gefahr sprechen, die dadurch gegeben ist, dass Iran diese Atomwaffen bekommen kann, demnächst. Also es waren jetzt drei Wortmeldungen. Hannes, dann die Bärbel und dann der Lothar. Also Hannes erstmal. Frage, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie da mit der Weltinnenpolitik sagt, um imaginieren zu können, dass man einen extrem äußeren Feind braucht. Und Sie haben das ja auch gesagt, Atomwaffe hatten wir gerade, ist ziemlich heftiger Feind. Auch wenn man diese Science-Fiction-Fantasiebilder sich anschaut, die sind auch immer sehr wirkungsmächtig. Die Naturkatastrophe ist auch ein sehr, sehr wirkungsmächtiges Bild. Was ich nicht so ganz auf die Reihe kriege, wieso kriegt Israel diese Mächtigkeit? Wo kommt es her, dass dieses Bild so aufgeladen werden kann? Da habe ich irgendeinen Überhang, den ich nicht begreife. Naja, weil, wie gesagt, Israel... sozusagen diese Position Israels als Jude unter den Staaten, die ist überhaupt nur möglich, also diese wahnhafte Vorstellung ist überhaupt nur möglich, weil die Weltverschwörung des Judentums noch immer, würde ich meinen, das politische Bewusstsein prägt weltweit. Nicht? Also alles, was sich da an antikapitalistischen Fantasien zeigt, steht immer in der Gefahr, also ist sozusagen, also wie gesagt, die Weltverschwörung des Judentums ist das Schlimmste, was antikapitalistische Fantasien hervorbringen können. Ne? Und ist aber das Konsequenteste dieser ideologischen Auffassung der kapitalistischen Verhältnisse. Und insofern ist es geradezu zwingend, nicht, wenn man sich in dieses Warnsystem hineinbegibt, in dieses Warnsystem von der Weltverschwörung des Judentums, das also nicht anders kann, als die kapitalistischen Verhältnisse auf das Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden zu projizieren. Wenn man sich da hineindenkt in diese Wahnfantasien, dann ist sozusagen die Position Israels als Jude unter den Staaten nur der außenpolitische Ausdruck davon. Also ich sehe da sogar eine gewisse Zwangsläufigkeit. Solange die Leute bereit sind, diesem Wahn zu folgen, und das ist ja sozusagen ein Wahn, nicht wie der wirkliche Wahnsinn, der einen vereinzelt und also die Krankheit, die psychische Krankheit, die einen vereinzelt, sondern der antisemitische Wahn ist ja etwas, wofür jedes Individuum sich entscheidet, nicht? Das ist ja sozusagen eine bewusste Entscheidung und es ist letztlich eine Entscheidung auch dafür, nicht mehr als Einzelner zu denken, sondern sich als Masse zu begreifen, als Massenindividuum. Und solange die Weltverschwörung des Judentums sozusagen die große Synthese bildet im politischen Bewusstsein, solange die Individuen bereit sind zu dieser Synthese, solange wird es auch diese anti-israelische Position geben, nicht? Weil das ist nur der politische, wie gesagt, der politisch gewendete, die außenpolitisch gewendete Weltverschwörung des Judentums. Es ist, in gewisser Weise könnte man das auch zynisch als Outsourcing, ne, betrachten. Ne? Man hat jetzt einen eigenen Staat. Auf den Staat kann man die ganzen antisemitischen Fantasien konzentrieren. Aber an sich ist es nicht erklärbar, da haben Sie völlig recht. Man kann es auch nicht verständlich machen. Da hat der Amerikanismus damit aufgegangen, der ist sozusagen mitbefeuert. Also sozusagen, ja, natürlich, natürlich. Aber das war auch schon immer beim Antisemitismus so, also noch ehe es Israel gab, ne, war immer schon im Anti-Amerikanismus der Antisemitismus spürbar. Nicht? Also Amerika wurde letztlich sozusagen als Heimat des Judentums imaginiert, nicht? Also dort haben die Juden schon die Macht, Wall Street und so weiter, Ostküste, das ist sozusagen die Heimat der Juden, dort können sie sich entfalten, nicht? Das war ja immer schon da und jetzt wird das sozusagen auf das außenpolitische Verhältnis zwischen USA und Israel übertragen. Gerne. Ich habe die Bitte endlich nochmal auszuführen, warum die Umweltbewegung zur Rettung des Weltklimas, warum man die als Bewegung zur Verdrängung des Souveräns deuten kann oder muss. Ja. Das ging ein bisschen zu schnell bei mir. Ja. Also irgendwie die ersetzen das innere Feindbild durch irgendwas anderes. Das äußere Feindbild ersetzen sie durch irgendwas anderes. Ja. Das könnte man jetzt in verschiedener Hinsicht weiter entfalten. Aber wenn man sich das genauer ansieht, wie sozusagen da argumentiert wird gegen den Klimawandel, dann ist da, zeichnet sich doch deutlich ab, dass man davon ausgeht, dass sozusagen gegen den Klimawandel die verschiedenen Nationen zusammenarbeiten müssten, nicht? Dass es hier zu einer Einheit kommt der Nationen, zu einer Gemeinschaftsbildung, zu einer Gemeinschaft der Nationen, die gegen den Klimawandel sich wendet. Also so wie beim Weltfinanzgipfel sozusagen die Nationen gegen den Klimawandel an der Börse etwas unternehmen sollen, so sollen bei dem Klimawandelgipfel soll die Gemeinschaft der Nationen etwas tun gegen diese Änderungen, gegen diese bedrohlichen Entwicklungen in der Natur. Also da wird schon ein solches politisches Subjekt gewissermaßen vorausgesetzt, dass es möglich wäre, dass sich alle einigen, nicht? Dass sie sozusagen diese Einheit bilden und etwas gemeinsam unternehmen gegen den Klimawandel und ihre eigenen Interessen hintanstellen, als wäre das möglich, ne? dass die einzelnen Staaten sich ihre eigenen Interessen hintanstellen könnten. Das meine ich, das setzt sozusagen solche Vorstellungen bereits in Gang. Und auch da ist es erkennbar, genauso wie bei dieser Frage des Kriegszustands zwischen den Nationen, dass man sich etwas vormacht, nicht? Also ob tatsächlich etwas möglich wäre, für die Natur zu unternehmen, ohne die herrschenden Ausbeutungsverhältnisse abzuschaffen und die, sozusagen diese, dieses automatische Subjekt des Kapitals, das nun einmal nicht beherrschbar ist, nicht, das sozusagen eine Eigendynamik hat, indem sich die Beziehungen der Menschen verselbstständigen, das sozusagen, wo die Individuen selber nur Agenten sind oder Funktionsträger, nicht, aber das sozusagen nicht, das mit dem sozusagen ein vernünftiges Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur sich gar nicht verwirklichen lässt. Nicht? Das wird alles ausgeblendet, wenn man davon ausgeht, dass man gemeinsam etwas gegen den Klimawandel tun könnte. So wie man gemeinsam auch die atomwaffenfreie Welt herstellen könnte. Nicht? Da wird einfach davon abstrahiert, dass innerhalb des Bestehenden es einfach nicht möglich ist, politisch vernünftig zu handeln. Dass das sofort an Grenzen stößt, nicht? Die Verwertungszwänge des Kapitals. Und solche Grenzen sind eben auch die feindlichen Beziehungen zwischen den Staaten. Das ist sozusagen nur der politische Ausdruck des Verwertungszwangs des Kapitals. Also auch hier entstehen gewissermaßen spontan Illusionen darüber, was möglich ist, solange die Verhältnisse nicht grundsätzlich geändert werden. Das meine ich. Dann Lothar und dann Magnus. Absolut einverstanden damit. Und trotzdem gibt es auch an dem Punkt natürlich wieder die Frage, dass es auch andere Zugänge gibt zu einer Forderung, das, was geschehen muss gegen den Klimawandel. Also nicht nur die sozusagen, es reicht nicht nur, die Ideologiekritik zu machen, die ist absolut notwendig. Aber es gibt auch Gründe dafür zu sagen, es muss, und zwar hier und heute, was gegen den Klimawandel geschehen. Das ja, aber wie? Da frage ich eben immer, wie? Natürlich, wie? Klar. Kommen wir zu den Atomwaffen zurück. Wenn man fordert, dass der Iran, und zwar nicht irgendwann, sondern heute, keine Atomwaffen bekommt, dann fordert man, dass in hier und heute und jetzt ja Mechanismen gefunden werden müssen, die natürlich letztendlich mit Machtentfaltung zu tun haben, dass bestimmte Leute nicht Atomwaffen. Ja, aber das heißt. Deswegen ist auch nicht der falsche Zeitpunkt jetzt, es geht an meinen Nebenmann, kann es nicht der falsche Zeitpunkt sein, jetzt die Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt aufzustellen, wenn diese Forderung gespeist ist aus der Angst, und die ist sehr berechtigt, dass früher oder später irgendwelche islamistischen Terrorbanden diese Atomwaffe in die Hand haben. Nicht aus den Händen der USA oder aus den nicht Händen. Nicht aus den Händen, oder? Nein, natürlich. Aber ja, aber wenn man. Deswegen ist doch diese Forderung, wer die Forderung stellt nach einer atomwaffenfreien Welt, ist doch nicht einfach nur zu dechiffrieren als ein Ideologe, der die Souveränität der USA untergraben will, es ist doch, oder der Israel abschaffen will. Das Problem ist doch vielleicht ein bisschen komplexer. Aber es ist so. Er ist es in dem Fall, in dem er keinen Unterschied macht zwischen den real bestehenden Möglichkeiten, das zu verhindern, dass der Iran jetzt diese Atomwaffen baut, und der Forderung nach einer atomaren Welt. Also wenn dieser Unterschied nicht mehr wahrgenommen wird und das eine mit dem anderen verwechselt wird, dann ist es tatsächlich sozusagen... Ja. Deshalb muss man das trennen, sozusagen, was ist möglich unter den bestehenden Verhältnissen, in diesen Verhältnissen zu tun, was kann an Kontrolle, an Verhinderung, dass ein Staat wie der Iran die Atomwaffe bekommt, was kann tatsächlich unternommen werden und was ist eine Forderung, die innerhalb der Möglichkeiten, die das Bestehende lassen, ja, nicht verwirklicht werden kann. Also dass diese Differenz muss, die ist unabdingbar. Ich denke einfach, es ist unter dem in dieser Welt unmöglich, über bestimmte Dinge positiv zu reden. Das ist Umweltschutz, das ist Lohngerechtigkeit, das ist Frieden, das ist ja alles was irgendwie wie eine gute Idee sich anhört, sag ich mal. Ja. Das kann man kritisieren, da kann man negativ drüber reden, indem man zum Beispiel, ja, man kann einfach, ich verstehe das nicht, wie man über atomwaffenfreie Welt reden kann oder über Lohnsicherheit. Oder, also, positiv, ja, also affirmativ, indem man wirklich damit meint, eine atomwaffenfreie Welt zu erreichen oder eine saubere Welt oder eine gerechte Welt oder irgendwas. Man kann es, und das ist ja mein Nachbar, er redet da ja positiv und nicht ja. Man muss sofort in Widerspruch, das, was wir auch gesagt haben. Man muss dann immer, genauso wie schwierig ist Rassismus schlecht. Ja. Aber es ist, wenn man sich mit bestimmten Leuten über Antirassismus unterhält, muss man dann immer so eine Latte an Rechtfertigung bringen, dass man ja da doch kein Rassist ist oder dass man das ja auch alles schlecht findet. Oder wenn man sagt, dass Atomwaffen, dass Israel Atomwaffen haben soll, dass aber eigentlich Atomwaffen nicht gut sind. Über manche Dinge kann man nicht positiv reden, ohne sich völlig zu verstecken. Ja, das Ideal der Kritik wäre auch das, dass man sozusagen gar nicht positiv drüber sprechen muss, weil in der Kritik selber bereits deutlich wird, dass man letztlich darauf zielt, dass es keine Atomwaffen geben soll. Ne? Aber das soll nur in der Kritik zum Ausdruck kommen, in der Kritik dieser falschen utopischen Vorstellung. Das wäre natürlich das Ideal. Aber es muss da doch in irgendeiner Form zum Ausdruck kommen, nur nicht in dieser direkten positiven Art, sondern in der Kritik selber, in der Ideologiekritik selber. Ne? Die hätte sich ja daran zu bewähren. Und ich denke, nur eine Kritik, die wirklich mit diesem Äußersten sich konfrontiert, also mit der wirklichen Gefahr, die durch Atomwaffen gegeben ist, nur eine solche Kritik ist imstande, die Verhältnisse nicht zu verharmlosen. Nicht? Also insofern muss es präsent sein in der Kritik, die Katastrophe. Sonst gerät man in Gefahr, das wirkliche Zerstörungspotenzial kleiner zu machen, ne? Beherrschbar zu machen. Die Theologie fängt da an, wenn man zum Beispiel, da hänge ich jetzt an diesen Atomwaffen auf, weil das ein gutes Beispiel ist, wenn man über eine atomwaffenfreie Welt spricht und wirklich meint, so etwas herzustellen zu wollen. Das ist das Positive, was ich meine. Mhm. An dem Punkt beginnt die Ideologie, weil, wie Sie sagten, es völlig unmöglich ist, einfach. Vielleicht, wir werden nachher auch noch in die Kellerschenke runtergehen. Vielleicht könnt ihr beide dann unten noch am Tisch das nochmal genauer diskutieren. Es gab noch mehr Wortmeldungen. Magnus beispielsweise. Ja. Also ich würde nochmal gerne anschließen an die Frage nach dieser Leerstelle von der Gewalt in neueren Politikvorstellungen. Also auch, man könnte ja auch Habermas irgendwie weitestens im Liberalismus einordnen. Und man müsste ja an irgendeiner Stelle dann schon eine Bruchstelle irgendwie finden, weil wie ja gesagt wurde, dass zum Beispiel in der amerikanischen Revolution Locke und Montesquieu rezipiert worden sind und da hat man sehr wohl den Begriff von Gewalt. Also der war ja noch ganz klar da. Also es ging einfach darum, dass irgendjemand geben muss, der einen eben oder der das Vertragsverhältnis eben sicher hat. Und es muss ja irgendeine Stelle irgendwo geben, die in der man davon irgendwie abgewichen hat, in der man eben auch quasi dieses Interesse, was in der amerikanischen Verfassung, in der Unabhängigkeitserklärung oder so total präsent ist, dass man von dem irgendwie abgewichen ist. Also ja. Ich denke jetzt dann zum Beispiel an diese Gedanken irgendwie von dem Krieger, der gegen die angelsächsische Krämerseele irgendwie antritt. Also im Ersten Weltkrieg diese Ideen, dass, ich weiß nicht, ob man List zum Beispiel in diesem Zusammenhang einordnen könnte, sondern so eine Art deutschen Liberalismus, der überhaupt die Idee von einem Interesse schon verdächtig findet und quasi die Dinge um seiner selbst willen machen will. Yeah. Also das muss ja irgendwo auch im liberalen Gedankengut irgendwas geben, wo dieses Interesse, wo dieses Gewaltverhältnis, was es ja letztlich übersetzt, irgendwie, wo das anrüchig geworden sein muss. Ja. Yeah. Ja, ich würde, man könnte das wahrscheinlich durchaus datieren, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland, verorten, wenn man sich ansieht, wie dann etwa von Hans Kelsen die Frage des Rechts gestellt wird, ja, dann hat man hier schon die Vorwegnahme der habermasischen Ideologie. Besser formuliert als bei Habermas und extremer zugespitzt sogar. Weil zum Beispiel Kelsen zum Beispiel leugnet, dass immer nur ein Staat dieses Gewaltmonopol haben muss, um das Recht zu garantieren. Und er sagt, es gibt ja auch zum Beispiel ein Territorium, wo zwei Staaten zugleich herrschen, zum Beispiel das Schlachtfeld. Also zu solchen Erklärungen versteigt er sich. Ne? Da ist die Gewalt da. Er bestreitet einfach, dass ein Schlachtfeld sozusagen nur der Übergang ist, um dann wieder einen Souverän zu etablieren auf einem bestimmten Territorium. Ne? Das ist sozusagen nur ein Übergang von einer Situation, einer Herrschaft in eine andere Herrschaft. Je nachdem, wer da gewinnt auf dem Schlachtfeld, der stellt dann den Souverän wieder für dieses Territorium. Aber davon abstrahiert er eben. Und auf solche lächerliche Weise macht er das zum Teil. Ne? Und das beginnt eben, ich denke, dass dieser Bruch hat stattgefunden in der deutschen Ideologie in der nach-Hegelschen Zeit, nicht? In der Zeit nach Hegel und nach Marx sozusagen. Aber das kann man an verschiedensten Punkten sicher erkennen. Kelsen fällt mir nur gerade ein. Ne? Und in meinem Buch versuche ich das auch zu zeigen, wie Kelsen dann eigentlich zu der klassischen Staatstheorie widerspricht, also wo dieser Bruch bei ihm erkennbar ist gegenüber Staatstheoretikern wie Jelinek oder anderen, die noch in der Hegelschen Tradition stehen, in der Tradition der Hegelschen Rechtsphilosophie. Und dass aber andererseits Carl Schmitt, der dann sozusagen aufgetreten ist in den 20er Jahren, der sich da so als Hobbes geriert hat, der nun wieder die Frage der Gewalt ins Spiel bringt, ja, gegenüber dieser rechtspositivistischen Position von Kelsen und anderen, der dann sozusagen wieder vom Souverän spricht in der politischen Theologie, der Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, dass in Wirklichkeit Carl Schmitt es gar nicht um den westlichen Begriff der Souveränität geht und um Hobbes in Wirklichkeit, sondern es ist nur ein Schein, dieser Bezug auf Hobbes. In Wirklichkeit ist für ihn das Souverän nur Stellvertreter, um wieder etwas anderes an die Macht zu bringen, nämlich das Volk. Also es ist ganz ähnlich wie bei Hitler selber, der ja auch sagt, nicht der Staat ist der letzte Zweck des Politischen, sondern das Volk, und der Staat ist nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist die Durchsetzung der Volksgemeinschaft. Und im Grunde läuft das bei Carl Schmitt ganz ähnlich. Da ist auch diese Hobbes, diese Nähe zu Hobbes, die er vorgibt zu haben, nur ein Vorwand, nur ein Anfangspunkt. Aber in Wirklichkeit möchte er natürlich auch, dass das Volk eigentlich politisch durchgesetzt wird. Und um die staatliche Ordnung geht es nicht. Also der Begriff des Politischen ist letztlich bei ihm nicht der Staat, der Begriff des Politischen, sondern ist das Freund-Feind-Verhältnis. Und dieses Freund-Feind-Verhältnis wird aber nicht verstanden wie bei Hobbes, als eins zwischen einzelnen Individuen oder zwischen einzelnen Staaten, sondern das Freund-Verhältnis ist letztlich das Verhältnis zwischen der Volksgemeinschaft und den Juden. Das wird dann deutlich nach 1933, wenn er sich den Nationalsozialisten anschließt. Dann habe ich jetzt noch zwei Leute auf der Liste. Sollen wir, wie lange möchtest du oder wie lange kannst du noch? Ja. Sonst würde ich die Liste vielleicht da danach schließen. Ja. Wir können ja dann noch runtergehen, wer Lust hat, in die Kellerschenke. Also ich habe mich jetzt noch selber auf die Liste gesetzt und dann waren sie noch. Meine Frage schließt eigentlich direkt an Magnus' Frage an. Ich habe nicht so richtig verstanden, weshalb Hobbes der Gewehrsmann ist. Also in der historischen Linie Hobbes, Hegel, Marx. Weil bei Hegel und bei Marx, da bin ich einig, da kann man, ja, wenn man Hegel zumindest nicht verkehrt rumliest, sondern also nicht wie die Rechtshegelianer, sondern umdreht, kann man ja ihn zumindest so lesen, dass es bei Hegel in der bürgerlichen, also in der Recht, in seiner Philosophie der Grundlinie des Rechts so darum geht, bestimmte Formen aufzuweisen, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat, in die bornierte Formen sind, die zumindest die freie Entfaltung des Individuums und seiner Entwicklungsmöglichkeiten als freie Individualität einschränken. Die bürgerliche Gesellschaft ist deswegen in der Mitte, weil sie zumindest noch es schafft, überhaupt mal ins Leben zu rufen, überhaupt im Sinne von Individuum zu reden und nicht wie in irgendwelchen vorkapitalistischen oder vorbürgerlichen Gemeinschaften, wo die Einzelnen nur eine Funktion innerhalb einer Gemeinschaft hatten. Insofern, also bei Marx wird es dann ganz klar deutlich, dass das Individuum auch ein Produkt als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse und die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung schafft es zum ersten Mal überhaupt Individualität in die Welt zu setzen, aber gleichzeitig beschränkt sie die Entwicklungsmöglichkeiten des Individuums und aufgrund seiner geldmonadenhaften Form und so weiter. Also bei Hobbes ist mir das überhaupt nicht klar, warum der bei dir in der Linie auftaucht. Der späte Spinoza wäre mir klar, also der mit dem politischen Traktat. Weil er ja genau deswegen, Hegel greift ja immer wieder auf Spinoza zurück, genauso argumentiert. Und deswegen ist bei Spinoza eigentlich der ist ja ein Anti-Hobbes, wenn er die Monarchie kritisiert und dann die nächste Form, die Demokratie, ins Spiel bringt, dann bricht sein politischer Traktat ab. Aber konsequent wäre es, dass dann die Machtverhältnisse bei den assoziierten Individuen liegen würden und die Souveränität in ihnen aufgehoben wäre. Also das wäre eigentlich genau diese Befreiungslinie, die auch bei Hegel und bei Marx zum Tragen kommt. Bei Hobbes ist ja genau umgekehrt. Bei Hobbes ist ja du hast vorhin so schön gesagt, da wird das Kapitalverhältnis anthropologisiert. Genauso kann man auch sagen, dass das Modell, dieses Bellum Omnis, dieser Krieg aller gegen aller, dieser Individuen, der als Modell das am Anfang steht, dient Hobbes ja dazu zu sagen, die Individuen kommen dann, also die eigentlich kapitalistisch produzierte Individuen, nämlich vereinzelte Einzelne, die irgendwie gegeneinander kämpfen, kommen dann dahin zu sagen, für uns ist eigentlich viel besser, wir geben unsere Souveränität ab, nämlich an Staat. Dann haben wir eigentlich mehr Freiheiten, wenn wir das abgeben. So. Und deswegen feiert er ja auch am Schluss die Monarchie ab. Ja. Also genau umgedreht, wie Spinoza argumentiert. Und deswegen würde ich sagen, ist doch viel konsequenter zu sagen, wenn in der historischen Linie zuerst Spinoza steht, dann Hegel und dann Marx. Und der Hobbes passt mir da gar nicht rein. Also zunächst geht es mir nicht darum, sozusagen so eine Linie aufzustellen, so quasi die Denker im Profil, so wie einstmals Marx, Lenin, Stalin. Und da hat man sozusagen dann den Katalog des Marxismus. Sondern ich kann mich da auch durchaus auf Marx selber berufen, der ja von Hobbes ausgegangen ist und der selbst sagte, dass bei Hobbes eben noch nicht diese ganzen bürgerlichen Illusionen vorherrschen, die dann bei Spinoza, bei Kant, bei Hegel herrschend werden. Also Marx braucht Hobbes. Er braucht ihn, es ist für ihn sozusagen diese Verankerung im westlichen Denken, die er viel deutlicher wahrnimmt als etwa Hegel. Also auch bei Hegel gibt es ja, und das ist sozusagen das Verdienstvolle an der Rechtsphilosophie, eine Auseinandersetzung mit dem westlichen Denken, die da stattfindet, im Unterschied zu Fichte, wo das nicht stattfindet. Aber dennoch ist ganz charakteristisch an Hegel, dass er dass er eben nicht vom einzelnen Individuum ausgeht. Ja. Eben nicht ausgeht, aber er spricht. Dass es da eben die Volksgeister gibt. Ja. Das wird er nicht los. Und auch diese Idolatrie des Staats ist ganz massiv bei Hegel. Also er kann die bürgerliche Gesellschaft zwar, er kann das bürgerliche Individuum zwar denken und die bürgerliche Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit, aber er muss sie letztlich, diese Widersprüchlichkeit, immer vom aufgehobenen Widerspruch ausdenken. Ja? Also er kann eigentlich seine eigene Dialektik gar nicht entfalten, weil er immer vom Staat als der göttlichen Idee auf Erden ausgeht. Ja? Das lese ich anders, aber okay. Ja, das ist ja das Problem der hegelischen Dialektik, dass sie eine positive Dialektik ist, nicht? Dass sie die Widersprüche immer von ihrer Aufhebung her denkt, von der Synthese her. Und das hat ja Marx durchbrochen, und ich denke, gerade deshalb ist der Bezug auf Hobbes bei Marx nicht zufällig, weil anders als in dieser Tradition, in der Tradition des deutschen Idealismus, geht Hobbes tatsächlich vom vereinzelten Individuum aus. Und alles, was er über den Staat sagt, ist immer im Hinblick auf dieses einzelne Individuum gesagt. Jetzt unabhängig davon, dass er das Verhältnis der Individuen zueinander anthropologisiert. Ne? Aber es ist unmöglich, sozusagen mit Hobbes den Staat vom Volk auszudenken. Da ist ein Riegel vor. Und deshalb diese ganze Vertragskonstruktion, die er da entwickelt, die er konstruiert wie ein Mathematiker, nicht? Dass die Individuen miteinander Verträge, einen Vertrag abschließen, und aus diesem Vertrag, den sie miteinander abschließen, entsteht dann der Leviathan, das Ungeheuerstaat. Ja? Im Unterschied zu Hegel ist es bei Hobbes ein Ungeheuer. Ne? Also es ist etwas Irrationales auch zugleich. Obwohl es aus dieser Vertragskonstruktion hervorgeht, bleibt der Staat ein Ungeheuer, ist selbst nicht etwas Rationales. Das ist ja etwas, worin Hobbes den Staat viel tiefer durchschaut hat als Hegel und Spinoza und alle. Nicht? Er hat das Ungeheuerliche des Staats begriffen. Das heißt, die Gewaltverhältnisse lassen sich nicht aufheben in der Idee des Staats. Im Gegenteil, die sind nicht beherrschbar. Die Beziehungen der Individuen zueinander verselbstständigen sich im Staat. Und das hat etwas Bedrohliches. Und das lässt sich auch, der Leviathan sozusagen, lässt sich auch nicht mehr beherrschen. Nicht? Das ist etwas von den Individuen selbst Abgehobenes geworden, Verselbstständigtes. Und ich denke, das ist doch ein Staatsbegriff, den man nicht vergessen sollte in der Theorie des politischen Denkens. Ne? Der sozusagen dieser hegelischen Idee der Synthese, der Staat als Synthese, nicht als Verwirklichung des objektiven Geistes, als Verwirklichung des Weltgeistes, der Vernunft letztlich, dem muss man doch Hobbes entgegensetzen und sagen, der Staat ist ein Ungeheuer. er geht hervor, zwar aus diesem Vertrag, aber selber ist er etwas Ungeheuerliches und bleibt etwas Ungeheuerliches. Und was jetzt die Verehrung für die Monarchie betrifft bei Hobbes, ist die ja auch zwiespältig. Ne? Einerseits, man kann mit Hobbes auch für die Revolution argumentieren, weil man ist sozusagen nur dann dem Souverän, man muss sich nur dann dem Souverän unterwerfen, und da verwickelt sich Hobbes natürlich in die schlimmsten Widersprüche, man muss sich nur dann dem Souverän unterwerfen, wenn es auch wirklich ein Souverän ist. Ja? Wenn sich herausstellt, es ist kein richtiger Souverän. Das heißt, es ist kein Souverän, der mich schützt, der mir die Sicherheit gibt, die ich will. Dann kann ich einen anderen Souverän für einen anderen Souverän votieren. Nicht? Also da gibt es immer so eine kleine revolutionäre Hintertüre bei Hobbes, die er natürlich möglichst verdeckt hat, weil er ja auch mit Verfolgung rechnen musste, mit persönlicher Verfolgung. Und zugleich darf man natürlich auch nicht vergessen, Hobbes ist ein Theoretiker der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Das heißt, bei ihm ist das alles erst in Keimform vorhanden. Aber gerade in dieser frühen Form des politischen Denkens war es auch eher möglich, diesen Illusionen wiederum zu entgehen, nicht? Und den Staat so harmonisch darzustellen, wie es dann später in der Tradition des politischen Denkens geschieht. das denke ich, ist etwas, was Marx an Hobbes fasziniert hat, diese Illusionslosigkeit, und dass er weit davon entfernt ist, den Staat zu verherrlichen als Inbegriff einer harmonischen Ordnung. Sie wollen auch noch? Ja, ich wollte eigentlich wieder mehr in die tagesaktuelle Richtung reingehen. Es war ja jetzt sehr philosophisch gerade am Schluss. Trotzdem denke ich, sollte ich das vielleicht auch noch einbringen mit den zwei Staaten auf dem Schlachtfeld. Also da fällt mir jetzt Korea ein. Ich denke aber auch, dass es schon heute Staatszusammenhänge gibt, Verbindungen gibt von Staaten. Wenn man zum Beispiel an die EU denkt, an die Europäische Union, wo ja tatsächlich nicht nur einzelne Staaten etwas für sich entscheiden, sondern wo auch gesetzlich oder rechtlich oder in anderen Zusammenhängen, auch umweltpolitisch oder so weiter, einfach mehrere Staaten gemeinsam etwas entscheiden und sich auch mehr oder weniger dann daran auch binden oder sich da entsprechend dazu verhalten sollten. Das ist der eine Punkt, den ich dazu sagen wollte, zu den Staatenverbindungen. Und dann habe ich noch eine Frage zur Hegemonie und Souveränität. Und zwar, wenn man jetzt mal absieht von den, wie die Linken zu Israel stehen oder Antizionismus und so weiter, würde mich einfach interessieren, wenn man da jetzt mal ein bisschen sachlicher rangeht an das Thema, wo könnte man denn Israel einordnen, wenn man Hegemonie und Souveränität sieht? Wo könnte man den Staat Israel entsprechend einordnen? Das einfach als Frage noch. Ja, also zu der letzten Frage muss man natürlich klären, Hegemonie in welchen Verhältnissen. Also da kann man sozusagen eine bestimmte Region betrachten und sich fragen, wer hat in dieser Weltregion die hegemoniale Position, nicht? Das kann man sich fragen. Man kann sich aber auch die ganze Welt sozusagen ansehen und sich fragen, ja, wer hat eigentlich in den politischen Verhältnissen, wie sie sich seit dem Ende des Kalten Kriegs darstellen, wer hat da die hegemoniale Position oder wem wird sie streitig gemacht. Das kommt immer darauf an, sozusagen, worauf man den Fokus richtet, nicht? Worauf man sich da konzentriert. Also die Frage von Hegemonie ist immer die Frage, wer der Stärkere ist in einem bestimmten Zusammenhang, ne? In einer bestimmten Region oder so. Und die Frage, sozusagen, läuft die Frage darauf hinaus, ob Israel souverän ist im Nahen Osten, hegemon ist im Nahen Osten. Das bringe ich schon selber durcheinander. Ob Israel hegemon wäre im Nahen Osten, nicht? Und sein könnte. Oder unter welchen Umständen? Ja. Aber da kommen wir wahrscheinlich jetzt nochmal ganz im Abend drüber. Ja, ja. Weil ich möchte einfach mal weg von diesem Bild, dass Israel der Jude unter den Staaten ist, was ja relativ häufig verbreitet wird. Ja. Wenn man sich jetzt davon mal löst, von diesem Bild, von dieser Vorstellung, und das sieht, die Situation sozusagen wirklich etwas versachlich zieht und jetzt nicht von dem Antisemitismus ausgehend, wie kann man dann Israel einordnen in die Welt, in die also globale Staaten? Ja, das Problem ist nur, dass man vom Antizionismus gar nicht absehen kann, nicht, wenn man das tut. Auch wenn man die hegemoniale Position Israels in einer bestimmten Konstellationen betrachtet, kann man nicht davon absehen, dass es diesen Antizionismus gibt. Das gehört mit sozusagen zu der hegemonialen Position, die Israel versucht zu halten in einer bestimmten Region. Also deshalb denke ich, ist es gar nicht möglich, davon abzusehen. Das ist sozusagen das Problem der hegemonialen Position von Israel selber, nicht? Also auch diese ganze Atomwaffenfrage ist ja letztlich nicht unabhängig zu sehen von den Gefahren, die Israel drohen, einfach weil es den Antisemitismus, den Antizionismus gibt. Also insofern ist es gar nicht möglich, das so ganz allgemein und neutral zu betrachten, wer da Hegemon ist. Aber Tatsache ist, dass gerade alle antizionistischen Kräfte ja auf nichts anderes zielen, als die Souveränität Israels zu zerstören. Das ist der Punkt. Egal, ob man jetzt Israel sozusagen bereits in einer hegemonialen Position sieht oder ob man davon ausgeht, dass diese Position, die hegemoniale Position, in Gefahr ist, jetzt insbesondere weil da der Iran sozusagen als neues Machtzentrum immer stärker wird, lässt sich das nicht unabhängig davon sehen, nicht? Dass im Grunde die Souveränität zur Debatte steht und nicht die hegemoniale Position, sondern es geht um die bloße Existenz dieses Staats, nicht? Die in Gefahr steht. Ich habe noch eine Wortmeldung zugelassen. Ja, nee, sag doch. Und ja, dann machen wir aber Schluss. Ja, ich wollte noch ganz kurz etwas mit Klaus anschließen, bezogen auf die Linie, die jetzt dann aufgemacht wurde. Ja, also auch wenn es keine Ikonografie oder sowas darstellt. Hobbes verstehe ich insofern anders, als dass wenn man schon mal das Bild dieser Erstausgabe betrachtet, das sich auf dem Buchdeckel befindet, wo die Einzelnen dann quasi sich im Leviathan auflösen, dann würde ich... Sie lösen sich ja nicht auf. Aber die Differenz zwischen ihnen ist in der Verstaatlichung dann eigentlich verschwunden, weil sie sich diesem Souveränen werden. Sie sind Gleiche. Das ist auch die zentrale Aussage des Leviathans. Die Individuen sind, also betrachtet alles unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit. Nicht? Es gibt keine Unterschiede zwischen den Individuen, sondern sie werden als Gleiche betrachtet. Sie sind gleichgestellt. Das ist auch das moderne Bürgerliche an Hobbes, nicht? Dass er von der Gleichheit ausgeht. Wie begründet er die Gleichheit? Die besteht darin, dass einer den anderen umbringen kann. Ja. Und als solche sind sie gleich gemacht. Der methodische Anfang liegt beim Individuum, die aber schon wieder Gleichheit voraussetzen. Ja. Ja. Und bei Spinoza liegt der Anfang schon dahingehend anders, dass bei ihm die Individuen immer schon vergesellschaftet sind. Also er braucht diesen Abstraktionsschritt überhaupt nicht, diesen methodischen Voraussetzungen, diese Ursprungserzählung. Ja. Das richtet sich einerseits gegen Hobbes, aber auch gegen Rousseau kann man das lesen, weil er von dem Urzustand ausgeht. Ja. Und von daher, weil Spinoza eigentlich eine Vergesellschaftungsform auch angedacht ist oder perspektivisch entwickelt wird, die wegkommt von der Notwendigkeit einer transzendenten souveränen Macht. Und das finde ich schon dahingehend auch interessant, als dass Hobbes ja auch versucht wurde, gerade von Carl Schmitt fruchtbar zu machen. Und in seiner Hobbes-Schrift explizit gesagt wird, dass Hobbes nicht weit genug geht, sondern dass das Problem beim Weg, dass es eine Religionsfreiheit gibt, die dann der Einfallstor für den Liberalismus ist. Ja. Und genau diesen Punkt habe es der Judith, genau diesen Punkt habe er erkannt. Genau, das ist, finde ich, die richtige Linie. Ja, also ich will da überhaupt nicht Hobbes gegen Spinoza ausspielen und man kann das auch gar nicht, nicht? Man darf ja nicht vergessen, das war eine ganz andere Entwicklungsphase, ne? In der die gedacht haben. Das ist ja, kann man überhaupt nicht unmittelbar vergleichen, dieses Denken, das geht gar nicht. Aber Carl Schmitt hat genau das gespürt, nicht? Deshalb ist Karl die Hobbes, deshalb sehe ich die Hobbes-Schrift von Carl Schmitt ja als einen Bruch mit Hobbes in Wirklichkeit, ne? Der sozusagen diesem jüdischen Denken Tür und Tor geöffnet hat durch seinen Individualismus, so nennt das ja auch Carl Schmitt, nicht? Also nicht nur durch die Religionsfreiheit, sondern er sieht ja in der Religionsfreiheit, die sozusagen dem einzelnen Individuum zugedacht ist, den Individualismus bei Hobbes siegen. Ja? Und das öffnet dem jüdischen Denken in der Staatstheorie Tür und Tor. Und deshalb knüpft da der Jude Spinoza an. Ja, das ist ganz. Und ich denke, das ist sozusagen der nationalsozialistische Ausdruck davon, das ist sozusagen die nationalsozialistische Abwehr dessen, was sich da tatsächlich abspielt zwischen Hobbes und Spinoza. Das eine, den Spinoza kann man nicht verstehen, ohne ohne vorauszusetzen, was bereits bei Hobbes, also ohne den Ausgangspunkt bei Hobbes zu haben. Die Gleichheit der Individuen. Das geht doch gar nicht anders. Natürlich, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass bei Hobbes der Staat eine transzendente Macht wäre. Er ist ja der sterbliche Gott. Nicht? So sagt er ausdrücklich. Und an anderer Seite, an anderer Stelle ist er das Ungeheuer und dann ist er das Tier. Also es ist keine wirkliche Transzendenz im philosophischen Sinn. Gut, dann ganz herzlichen Dank und Dank natürlich auch euch fürs Kommen, fürs Teilnehmen an der Diskussion, die wesentlich spannender war als viele Diskussionen, die wir schon in Stuttgart hatten. Wir haben in der Moderation natürlich massive Versäumnisse zu beklagen, unter anderem auch das, was versäumt haben, auf den Büchertisch hinzuweisen, bevor ganz viele zahlungskräftige Leute den Raum schon verlassen haben. Es gibt also auf dem Büchertisch nicht nur Literatur von Gerhard Schalt, sondern auch insbesondere natürlich von Gerhard Schalt, aber es gibt auch andere Themen, auch aus dem Sahara Verlag zum Thema Antisemitismus. Ja, danke für euer Kommen. Wir haben uns wir haben in der Kellerschenke einen Tisch für Sie haben uns 10, 15 Personen zugesagt. Wenn jetzt mehr Leute kommen, dann werden wir uns da schon irgendwie einig werden. Also wer mitkommen möchte, sei herzlich eingeladen. Die weiteren Veranstaltungen zu dem Thema, von denen ich vorher gesprochen habe, die Flugblätter liegen auch vorne aus, also könnt ihr nochmal nachlesen und mitnehmen. Und ja.